Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 22 mit Carol Fran, Phil Phillips, Brandon Wood, Guy Van Duser, Red Folkert, Jim Cambilongo, Justin Heinz, Eric Donaldson, Desmond Decker, Duke Reed, Michael White, Papa John Creech, Masaru Sato, Naotsumi Yamamoto, Jerry Goldsmith, Houdini und Luther Allison. Luther Allison eröffnete die Sendung mit My Luck Don't Ever Change von 1967. Allgemein kann das als Plattendebüt von Luther Allison angesehen werden, der zwar angeblich 1965 schon eine Single herausbrachte, über die man aber nichts weiß, weder Titel noch Plattenfirma, noch wer da eigentlich spielte. 1967 erschien diese Aufnahme zusammen mit einer weiteren von Luther Allison auf einer Delmark Compilation. Delmark war ein oder ist immer noch ein Chicagoer Schallplattenlabel, das eine Vielzahl an Veröffentlichungen im Laufe der 50er bis 2000er Jahre herausbrachte. Da kann man alles finden, vom Art Ensemble of Chicago bis zu Archie Shepp, von John Estes bis Luther Allison oder anderen Bluesgrößen. Die Band, die Luther Allison begleitete, ist auch recht interessant. Am Bass Big Mojo Elam, der ursprüngliche Bassist von Freddie King. Luther Allison übernahm ja Freddie Kings Band, nachdem er selber Teil von Freddie Kings Band war. Dann Schlagzeuglegende S.P. Leary, auch natürlich hier am Schlagzeug. Ein weiterer Schlagzeuger, Audie Payne, diesmal nicht am Schlagzeug, sondern am Piano. Und dann als i-Tüpfelchen Freddie Roulette, ein Lap-Steel-Gitarrist. Das kommt ja nicht allzu häufig in der Bluesmusik vor. Während für die weißen Schallplattenkäufer der 60er Jahre der Blues an Bedeutung gewann, geschah das genaue Gegenteil mit der schwarzen Bevölkerung. Es kam der Soul auf, aber es gab auch nach wie vor Rhythm and Blues mit Pop-Einschlag, der eben weitaus kommerzieller war als Blues, Jazz und den wahrscheinlich die Mehrzahl der schwarzen Bevölkerung hörten. Von den folgenden drei Titeln, die wir gleich hören werden, sind die ersten beiden sogenannter Swamp Pop, also Rhythm and Blues Musik mit Pop-Einschlag aus Louisiana. Zum einen Phil Phillips, dessen bekanntestes Lied Sea of Love sein dürfte, sowie Carol Fran, eine Soul-Sängerin und Pianistin, die aber nie den großen Durchbruch hatte. Solche Musik hatte immer Crossover-Potenzial, das heißt, auch weiße Käufer wurden durch diese Musik angesprochen. Die Liedauswahl bei Carol Fran, Great Pretender, eine Platters-Nummer, deutet ja oder liebäugelt ja schon mit diesem Umstand. Auch Brandon Wood kam aus Louisiana. Wir hören den Titel Ogum Bogum Song. Das war ein Vorbote für den Crossover-Hit, der eigentlich noch kommen sollte und der viel bekannter ist. Gimme a Little Sign war ein Top-10-Hit in den Popcharts, aber auch der Ogum Bogum Song aus dem Jahr 1967 war in beiden Hitparaden, also der Rhythm and Blues und der Pop-Hit-Parade, vertreten. Nun zu guter Letzt die drei Titel, die wir hören werden. Great Pretender, Carol Fran, 1963. Don't Leave Me, Phil Phillips, 1959. Und Ogum Bogum Song, Brandon Wood, 1967. Oh yes, never leave me alone. You told me, my loved one, you'd never leave me alone. I want you by my side. And take your place with me. You are the only diamond I see. Don't leave me, my loved one. Don't ever leave me alone. Interessant zu hören, wie sparsam diese drei Titel doch eigentlich für Popmusik-Verhältnisse instrumentiert waren. Wir begeben uns veröffentlichungstechnisch ins 21. Jahrhundert. Stilistisch hätte das alles auch Jahrzehnte vorher erscheinen können. Den Anfang macht der Gitarrist Guy Van Duser, El Rancho Grande, 2012 aufgenommen, gefolgt von Red Folkert, Breakneck und Jim Cambilongo mit Big Bill, alles von der Country-Musik beeinflusste Gitarristen. Thank you. Menschheit denkt, sie braucht den Wettbewerb, mag sein, mag nicht sein. Jedenfalls fand auf Jamaika auch immer ein Songfestival statt. Wir hören zwei Gewinner, den ersten Eric Donaldson, Sherry O' Baby 1971 und drei Jahre davor Desmond Dekker, Intensified. Auf diese beiden Gewinner folgt ein weiterer Gewinner im übertragenen Sinne, Arthur Duke Reed, 1915 bis 1975, war der jamaikanische Produzent für Ska, Rocksteady und dergleichen. Er war auch sehr aktiv bei den Sound Systems, einer Art fahrenden Diskothek, die Veranstaltung, die Open-Air-Veranstaltung machte und äußerst beliebt war bei der jamaikanischen Bevölkerung. Ich starte jetzt mein Viererpack mit Justin Hines und Carry Go Bring Home, gefolgt von Eric Donaldson, Sherry O' Baby, das die Stones in den 70er Jahren coverten, Desmond Dekker Intensified und Duke Reed mit Burial. Thank you.

watch every man, yeah. Girls like sun, too much every man. Sing it to me, children. Rum ba ba loo ba bam bam ba loo. Rum ba ba loo ba bam. Intensify. Rum ba ba loo ba bam bam ba loo. Rum ba ba loo ba bam. Oh, girls can't hide from intensified guys. Music that stays on for extra days. Girls like sun, too much every man. Yeah. Girls like sun, too much every man. Sing it to me, children. Rum ba ba loo bam bam bam ba loo. Rum ba ba loo bam bam. Intensified. Rum ba ba loo bam bam bam ba loo. Rum ba ba loo bam bam. Intensified boys. Full of joys, yeah. Intensified girls with those fancy clothes. Sing it to me, children. Rum ba ba loo bam bam bam ba loo. Rum ba ba loo bam bam. Intensify. Rum ba ba loo bam bam bam ba loo. Rum ba ba loo bam bam. Festival. Rum ba ba loo bam bam bam ba loo. Rum ba ba loo bam bam. 68. Rum ba ba loo bam bam. Die Violine ist das Jazz- oder das Rockinstrument, wäre reichlich übertrieben. Dennoch gibt es Musiker, die in diesen Genres spielen. Zuerst ein Beispiel: Michael White, Spirit Dance 1972, gefolgt von Papa John Creech, Time Out for Sex. Letzterer spielte seit 1943 schon eine elektrisch verstärkte Geige, war unterwegs mit Leuten wie Louis Armstrong, T-Boone Walker, Nat King Cole, natürlich immer nur kurz engagiert für einige Auftritte, denn die Violine war dann doch nicht überall einzusetzen. Ende der 60er Jahre wurde dann aus dem Begleitmusiker Papa John Creech ein, naja, fast Rockstar, der mit Jefferson Airplane und Jefferson Starship auftrat und das hauptsächlich vor einem weißen Rockpublikum. Michael White wurde 13 Jahre nach Papa John Creech geboren, 1930, und war eher dem Avantgarde-Jazz zuzuordnen. Er spielte mit Leuten wie Sun Ra, John Handy, Alice Coltrane, aber auch mit Bluesleuten wie John Lee Hooker. Funny. I know what I need. time to work, I make mistakes. Time to sleep, I stay awake. I know what I need. Folgt ein Trio von Soundtracks. Zuerst Masaru Sato, Thema von Yojimbo, einem Akira Kurosawa Samurai-Film aus den 60ern. Danach Naotsumi Yamamoto mit Kaiki Daisakusen, besser bekannt den Fernsehzuschauern aus den frühen 70er Jahren als Titelmelodie von SRI und die unheimlichen Fälle. Und während die japanischen Komponisten und Arrangeure sich von der westlichen Musik haben beeinflussen lassen bei diesen Aufnahmen, so wurde Jerry Goldsmith für sein Tokyo Assignment aus dem Film Kennwort Murituri durch japanische Musik beeinflusst. Jedenfalls dieses Saiteninstrument, was wir im ersten Part der Komposition hören, ist ein traditionelles japanisches Instrument. Kennwort Murituri hat im Prinzip aber nicht allzu viel mit Japan zu tun. Es handelt sich um einen Kriegsfilm mit Yul Brynner und Marlon Brando. Thank you. を引き裂く怪しい夢に誰だ誰だ誰だ悪魔が今夜も騒ぐのか SRI SRI 謎を追え SRI SRI 怪奇を暴けレッツゴー墓場の影で怪しい笑い誰だ誰だ誰だ死神が歌い踊るのか SRI SRI 悪を撃て bones outside in the pavement and torture chambers down in the basement cobwebs hanging over your head. music being played by the Grateful Dead. And spinning on the turntables back to back was no other than my main man, Wolfman Jack. The MC of the night, rapping to the tunes. What's the creature from the Black Lagoon? There's a sign on the door that can't be missed. It reads, enter, but at your own risk. Cause people have been reported going in the haunted house, but never again seen coming out. You ask me if it's true, I'll leave it up to you. Here's an invite, I hope I see you tonight. In all kinds of creeps like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the Addams Family and the Monster Five, the Invisible Man, where could he be? We know he got inside the party free. One of these days they're gonna catch him red-handed, not for sneaking in free, for being a booty man. The bartender was cute, but kinda hairy, and Dracula was killing those Bloody Marys. He got drunk as a skunk, started trouble all night, but everybody knew his bark was bigger than his bite. It was the only place for you to be. The first 200 wishes in the party were free. And all was well until the clock struck 12. Everybody jumped up and started raising hell. Gerade Houdini mit ihrer zweiten Single Haunted House of Rock. Houdini waren Zeitgenossen von Run DMC und Afrika Bambaataa. Und Houdini beendet das musikalische Fundbüro. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Frank, Framat, Matthias. Bis dann. And then turn it to the funky beat. Frankenstein was there with some crazy looking chick. I think he said her name was Voodoo on a Stick. She had a big fat head and a skinny body. I wouldn't be caught with her alone. That's known at a party. Ego was there with the monster crew. I seen everybody there except you. Why didn't you come? Weren't you prepared? Or could it be that you were scared? It's just not fair that you couldn't be there, because you really missed a lot. I'm telling you, we really brought the place down at the Haunted House of Rock. Place is crazy. I'm here. Go ahead and see which way you gonna run, man. This way or that way? Yo, man, let's just get out of here. Don't make no difference which way you run. Yes, it do. Why? Because I don't want to run over you.